Sommerabend, die Luft war lind und wild und blau und labend. Da ward gegrüßt ich bei dem großen Stern von einem netten, jovialen Herrn. Er nannte sich Theophil und war so rein, mit Zärtlichkeit und Alarm nicht geizen. Gar hoffnungsvoll fing die Begegnung an, so viel ich fand, aus allen Himmeln dann. O Theophil, du warst mein alles auf der Welt. O Theophil, warum hast du mich kalt gestellt? O Theophil, du warst mein alles auf der Welt. O Theophil, o Theophil. Du hast mich kalt gestellt. Hell strahlte schon sein Auge aus weiter Ferne, wie eine blank geputzte Jaslaterne. Er war so schleierig, hatte viel Manier. Gleich merkte ich, ach, er war nicht von hier. Wie schön nahm ich mich aus an seiner Seite, die ganze Herrlichkeit ist jetzt pleite. Sein Druck der Hand, wie hat er mich entzückt. Er drückte gut und hat sich dann gedrückt. Aber wenn ich denke, ach, o Theophil, o Theophil, ach, was war das für ein Gefühl? O Theophil, o Theophil, warum hast du mich kalt gestellt? O Theophil, du warst mein alles auf der Welt. O Theophil, o Theophil, du hast mich kalt. Theophil, du warst mein alles auf der Welt. O Theophil,